Der Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit, den der dafür zuständige Bundesminister Wolfgang Tiefensee heute wieder vorlegte, bietet wenig Anlass zur Zufriedenheit. Zwar weist Ostdeutschland inzwischen eine moderne Infrastruktur auf, sind die meisten Innenstädte saniert und restauriert, durchziehen moderne Autobahnen und ICE-Strecken auch die neuen Bundesländer. Doch sind wir, 20 Jahre nach dem Mauerfall, von der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in West- und Ostdeutschland, die das Grundgesetz anstrebt, noch immer weit entfernt. Ist, nach dem Diktum Willy Brandts, noch lange nicht zusammengewachsen, was zusammengehört. Die Zahlen, die Tiefensee präsentierte, sprechen für sich. Trotz gigantischer Finanzhilfen für die neuen Länder hat ihr Bruttoinlandsprodukt bis 2008 erst 71% des westdeutschen Durchschnittsniveaus erreicht. Es liegt damit noch immer 15% unter dem schwächsten Wert im Westen. Ganz abgesehen davon, dass über ein Drittel des ostdeutschen Bruttoinlandsprodukts ohnehin auf direkten Transferleistungen aus dem Westen beruht. Die Arbeitslosigkeit war auch in den Jahren des Wirtschaftsaufschwungs bis 2008 stets doppelt so hoch geblieben wie im Westen. Weit verbreitetes Lohndumping und niedrigere Renten als im Westen belegen, dass die Vollendung auch der sozialen Einheit Deutschlands weiter auf sich warten lässt. Dass die Ostdeutschen da ein subjektives Gefühl der Zweitklassigkeit beschleicht, wie Minister Tiefensee einräumte, vermag kaum zu überraschen. Zynisch wirkte allerdings ein Hinweis, dass die ostdeutsche Wirtschaft wegen ihrer geringeren Exportabhängigkeit und ihres höheren Anteils kleiner und mittlerer Unternehmen krisenresistenter sei als im Westen. Wo wenig ist, kann eben auch nicht viel wegbrechen. Und Firmenpleiten erlebt dieser Tage auch der Osten. Zugleich hat die Wohnbevölkerung im Osten seit 1991 um 8,3% abgenommen, leidet die Wirtschaft unter der Abwanderung von Fachkräften, drohen ganze Landstriche zu veröden. Wie Wolfgang Tiefensee da bis 2019, wenn der Solidarpakt II ausläuft, den Anschluss des Ostens zumindest an die strukturschwächeren Bundesländer im Westen erreichen will, bleibt sein Geheimnis. Auf andere Faktoren, die das Bild der deutschen Einheit trüben, geht der Jahresbericht erst gar nicht oder nur am Rande ein. Die Wahlerfolge von Rechtsextremisten etwa oder die Stärke der Linkspartei, die belegt, dass sich viele Ostdeutsche mental noch immer nicht von dem System verabschiedet haben, das die frühere DDR wirtschaftlich und moralisch bis zum Kollaps heruntergewirtschaftet hatte, das ihnen Freiheit und Bürgerrechte verweigerte. Auch die Entwicklung eines demokratischen Wertegefühls hinkt also im Osten vielfach noch westlich im Bewusstsein hinterher. Wunder sind hier allerdings ebenso wenig zu erwarten wie in der alten Bundesrepublik, die Jahrzehnte brauchte, um das Nazi-Regime auch in den Köpfen zu besiegen.